Abschnitt 6 aus Nicholas Nickleby, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel, Teil 1. In welchem zwei Herren Geschichten erzählen. Eda, schrie der Kondukteur, der im Augenblicke wieder aufgesprungen war und lief nach den Vorderpferden. Ist da kein Harder hier mit anderen legen können? Verdammter Bastian, brrr! Was gibt es denn? Fragte Nicholas, schlaftrunken aufblickend. Was es gibt, Mann, es gibt genug für die Nacht, rief der Kondukteur zurück. Ich glaub, der blinde Mär ist rapplig geworden, weil der Kutsch umgeworfen ist. Holla, kann hier kein Haar Hand mit anlegen. Hol mir der böse Feind. Ich tät's, und wann mir alle Knochen im Leib zerbrochen wären. Da bin ich, sagte Nicholas nach ihm hintaumelnd. Ich war nur ein wenig betäubt. »Alten, der Herr fasst«, rief der Kondukteur, »der weil ich die Stränge abschneid. So, so ist recht. Jetzt so, lassen's los, so, so, werden geschwind genug wieder nach Haus lufen.« Da in der Tat trabten die Tiere, sobald Nicholas losließ, sofort wieder zurück nach der eine Meile entfernten Station, auf welcher sie vorgehängt waren. »Können Sie's Hirnblasen?« fragte der Kondukteur, während er eine der Laternen loszumachen suchte. »Ich sollte meinen«, antwortete Nicholas. »Zu Blasen's nei, es liegt da auf der Art, wie wann Sie die Toten aufwecken wollten. Ich will derweil durchs Schrein in der Kutsch stümpfen. Holla, holla, Frauenzimmer, machen's nicht solchen Teufelsspektakel!« Während der Kondukteur so sprach, bemühte er sich, die nach oben gekehrte Wagentür zu öffnen, und Nicholas setzte das Horn an den Mund und erweckte weithin das Echo durch eine Kunstleistung, dergleichen menschliche Ohren vielleicht nie gehört hatten. Sie tat indes ihre Wirkung, indem sie sowohl die betäubten Passagiere zum Bewusstsein zurückbrachte, als auch Hilfe herbeirief, denn in der Ferne zeigten sich Lichter und gleich darauf sprengte ein Reiter heran. Als nunmehr eine genaue Untersuchung angestellt wurde, fand es sich, dass die Dame im Wagen ihre Laterne und der Herr den Kopf zerbrochen hatte und dass zwei Außenpassagiere mit braun und blauen Augen, ein Ritter mit einer blutigen Nase, der Kutscher mit einer Beule auf der Schläfe, Mr. Squeers mit einem Mantelsackstoße im Rücken und die übrigen, dank dem hochliegenden weichen Schnee, ohne alle Schaden davongekommen waren. Sobald dies alles außer Zweifel gesetzt war, schickte die preziöse Dame sich an, in Ohnmacht zu fallen, besann sich jedoch klüglich eines Besseren und begab sich mit ihren Reise- und Unglücksgefährten auf die Wanderung, als man ihr erklärt hatte, dass sie sich, wenn sie ohnmächtig würde, von einem Herrn nach dem nächsten Gasthause tragen lassen müsse. Man langte im Letzteren an. Es lag allein und hatte nur ein einziges Gastzimmer mit sandbestreutem Boden und einigen Stühlen, und indes, sobald es durchwärmt war, den Verklommenen behaglich genug deuchte. Mr. Squeers drückte sich in die wärmste Ecke und sagte zu Nicholas, er hätte es sehr gut gemacht, die Pferde zu halten, was er, Squeers, sonst getan haben würde, wenn er zeitig genug aus seiner Betäubung erwacht wäre. Dem Herrn mit dem fröhlichen Gesicht schien der vom Präzeptor angenommene Beschützerton nicht wenig zu missfallen, und er bemerkte, dass Mr. Squeers, wenn Nicholas nicht eine so rasche Geistesgegenwart bewiesen hätte, sehr wahrscheinlich kein gesundes Hirn mehr haben würde, um imstande zu sein, seine Zöglinge zu unterrichten. Nicholas wurde hierauf von allen Seiten mit Lobsprüchen überhäuft. »Ich bin natürlich sehr froh, für meine Person der Gefahr entronnen zu sein«, sagte Squeers, »allein wenn einer meiner Zöglinge Schaden genommen hätte, wenn ich auch nur einen der Knaben seinen Eltern nicht so wohl und gesund wieder überliefern könnte, als er mir überliefert ist, Oh, ich würde der Unglücklichste der Menschen. Es würde mir weit, weit lieber sein, wenn mir ein Rad über den Kopf gegangen wäre. Die Dame fragte, ob die Knaben sämtlich Brüder wären. Squeers fasste sogleich in die Tasche, in welcher er seine Karten hatte, und erwiderte, »In einem Sinne ja, Ma'am, sofern sie nämlich alle gleich väterlich und liebevoll behandelt werden. Meine Frau und ich sind ihnen einem wie allen Vater und Mutter. Mr. Nickleby, reichen Sie der Dame und den Herren diese Karten. Vielleicht sind ihnen Eltern bekannt, die sich freuen würden, meine Anstalt benutzen zu können.« Squeers, der keine Gelegenheit entschlüpfen ließ, sich und sein Institut umsonst bekannt zu machen, stemmte, nachdem er sich auf die angegebene Weise vernehmen lassen, die Hände auf die Knie und sah mit so viel väterlicher Zärtlichkeit, als er in sein Gesicht hineinzulegen vermochte, seine Scholaren an, während Nicholas mit Schamröte die Karten umherreichte. Der Herr mit dem fröhlichen Gesicht wünschte zartfühlend, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben, und redete die Dame vom allerzartesten Gefühl verbindlich an. »Ich hoffe, Ma'am, Sie haben sich bei dem Umwerfen nichts beschädigt.« »Oh nein, nein«, erwiderte die Dame. »Sind Sie dessen auch ganz gewiss, Ma'am?« »Der Gegenstand ist sehr peinlich für meine Gefühle, Sir«, bemerkte die delikate Dame in großer Bewegung, »und ich bitte Sie als Gentleman, denselben nicht weiter zu berühren.« »Mein Himmel«, rief der Herr noch munterer als gewöhnlich blickend aus, »ich meinte wirklich nur, ich muss Sie bitten, ganz und gar keine Meinung auszusprechen«, fiel die geängstete Dame ein, »da ich sonst genötigt sein würde, den Schutz der anderen Herren anzurufen. Herr Wirt, lassen Sie doch jemand sich vor die Haustür stellen, und wenn ein grüner Wagen vorüberfährt, denselben sogleich anhalten. Der Kutscher wird einen Hut mit Gold tressen und der hinten aufstehende Bediente seidene Strümpfe tragen.« Der Wirt und einige der Passagiere waren augenscheinlich mit einer hohen Meinung von dem Stande und Range der Dame erfüllt. Allein der fröhliche Herr ließ sich nicht abhalten, den Vorschlag zu machen, die Zeit, bis der Kondukteur eine andere Kutsche von Grantham bringen werde, durch eine trauliche Unterhaltung bei einer gemeinschaftlichen Bowle Punsch auszufüllen. Der Vorschlag wurde angenommen und am bereitwilligsten von dem Herrn mit dem zerbrochenen Kopfe, der sehr gentlemanisch aussah, Trauerkleidung trug und kaum das mittlere Alter erreicht zu haben schien. Indes war sein Haar vor der Zeit vielleicht durch Gram oder Sorgen ergraut. Der Punsch wurde bereitet, man trank und das Gespräch wendete sich auf die Altertümer von York, mit welchen beide Herren sehr genau bekannt sein mussten. Der Herr mit dem fröhlichen Gesicht forderte darauf den Grauköpfigen und sodann die anderen Reisegefährten zum Singen auf, was jedoch niemand konnte oder wollte. Die zartfühlende Dame lehnte es verletzt ab. Ein anderer Vorschlag, Geschichten zu erzählen, fand besseren Eingang. Nachdem er sich eine kurze Zeit hatte bitten lassen, sagte der grauhaarige Herr lächelnd, »Wohlan, ich will den Anfang machen, da Sie es so haben wollen. Ich fürchte freilich, dass die Richtung meiner Gedanken und Erinnerungen wenig geeignet ist, zu Ihrer Erheiterung sonderlich beizutragen, doch Sie haben sich die Schuld selbst beizumessen. Wir sprachen vorhin vom Münster zu York. Meine Erzählung steht damit in einiger Beziehung. Sie mag heißen »Die fünf Schwestern von York«. Nach einem Beifallsgemurmel von Seiten der übrigen Reisenden, unter welchen die allerdelikateste Dame unbemerkt ein Glas Punsch getrunken, begann der grauhaarige Herr wie folgt. Vor vielen, vielen Jahren, denn das 15. Säkulum war zu der Zeit kaum 2 Jahre alt, und König Heinrich IV. Saß auf dem englischen Throne. Unten in der alten Stadt York die fünf jungfräulichen Schwestern, von welchen meine Erzählung handelt. Sie waren sämtlich außerordentliche Schönheiten. Die älteste befand sich im 23. Jahre, die zweite war ein Jahr, die dritte wieder und die vierte abermals ein Jahr jünger. Alle vier waren majestätische Gestalten mit dunklen, blitzenden Augen und kohlschwarzem Haare. In allen ihren Bewegungen lag ebenso viel Würde als Anmut, und der Ruf ihrer großen Schönheit war im ganzen Lande verbreitet. Waren aber die vier älteren Schwestern schön, wie reizend war die jüngste, das lieblichste Kind von 16 Jahren. Die weichste Röte der feinsten Frucht, die zarteste Färbung des schönsten Blumenkelches können nicht reizender sein, als es die Rosen und Lilien ihres edel gebildeten Antlitzes oder das dunkle Blau ihrer Augen waren. Das zierlichste, üppigste Rebengehänge lässt sich nicht anmutiger denken als ihr braunes Haar, das in vollen, dichten Locken ihre Stirn umspielte. Hätten wir alle Herzen, wie sie in den Busen derer, die jung und schön sind, schlagen, welch ein Paradies würde die Erde sein! Könnten nur unsere Herzen die jugendliche Frische bewahren, während die Gestalten alt werden und welken, wie wenig würden unsere Leiden und Sorgen bedeuten! Doch ach, das schwache Abbild Edens, das wir in der Kindheit und Jugend an uns tragen, erbleicht und wird gar bald verwischt bei unseren rauen Berührungen und herben Kämpfen mit der Welt, um nur zu oft nichts zurückzulassen als eine traurige Leere. Das Herz des lieblichen Mädchens, von welchem ich erzähle, war ganz erfüllt von Lust und Heiterkeit. Eine hingebende Zärtlichkeit gegen die Schwestern und eine glühende Liebe für alles Schöne in der Natur waren Alisons reine Neigungen und Gefühle. Ihre melodische Stimme und ihr fröhliches Gelächter waren die süßeste Musik im Hause der Schwestern, dessen eigentliches Licht und Leben sie war. Sie pflegte die schönsten Blumen im Garten, die Vögel in den Käfigen sangen vergnügt, wenn sie ihre Stimme hörten, und verstummten betrübt, wenn sie fernwallte. O Alice, süße Alice, welches lebende Wesen in deinem beglückenden Zauberkreise hätte dich nicht lieben müssen? Man würde jetzt vergeblich die Stätte suchen, wo die Wohnung der Schwestern stand, deren Namen sogar aus der Erinnerung der Menschen entschwunden sind und von deren Dasein im Moder wühlende Altertumsforscher als von einer Fabel reden. Doch sie wohnten in einem alten, selbst in jenen Tagen schon alten, hölzernen Hause mit vorstehenden, eichenen, durch rohes Schnitzwerk verzierten Giebeln und Söllern. Das Haus stand in einem artigen Obstgärtchen und das Ganze war von einer kunstlos aufgeführten steinernen Mauer umschlossen, von welcher ein tüchtiger Bogenschütz einen Pfeil nach dem heiligen Marienkloster hätte entsenden können. Das alte Kloster war damals in seiner Blütezeit und die fünf unter seinem Krummstabe wohnenden Schwestern zahlten jährliche Pflichten an die schwarzen Benediktinermönche, deren Orden es angehörte. Einst an einem köstlichen sonnigen Sommermorgen trat einer jener schwarzen Mönche aus dem Klostertore und richtete seine Schritte nach dem Hause der fünf Schwestern. Oben der Himmel war blau und unten die Erde grün. Der Strom glänzte und blitzte im Sonnenscheine gleich einem Diamantenpfade, die Vögel sangen in den Zweigen der schattigen Bäume, die Lerche wirbelte ihr Lied hoch über den wogenden Kornfeldern und das Gesumm zahlloser Insekten erfüllte die Luft. Alles atmete Freude und bot den lachendsten Anblick dar, aber der heilige Mann wanderte düster und die Augen zu Boden gekehrt seines Wegs. Die Schönheit der Erde ist nur ein Hauch und die Menschen sind nur Schatten. Wie hätten sich Gefühle für sie regen sollen in einem heiligen, weltverachtenden Büßer? Endlich stand er vor dem kleinen Pförtchen der Gartenmauer der Schwestern. Er trat hinein, verschloss es hinter sich und war nur wenige Schritte gegangen, als die laute, wohlklingende Stimmen und fröhlichen Gelächters sein Ohr trafen, und als er die Augen emporhob, erblickte er in geringer Entfernung die fünf Schwestern. Sie saßen auf dem Rasen, Alice in der Mitte, und waren wie gewöhnlich emsig mit Stickereien beschäftigt. »Gott grüß euch, schöne Töchter«, sagte der Mönch, und sie waren in der Tat so schön, dass selbst ein Mönch sie hätte lieben können als erlesene Meisterwerke der Hände seines Schöpfers. Die Schwestern erwiderten den Gruß des heiligen Mannes mit gebührender Ehrerbietung, und die Älteste lud ihn ein, auf einer Moosbank neben ihnen Platz zu nehmen. Allein der gute Mönch schüttelte den Kopf und warf sich auf einen sehr harten Stein nieder, worüber bei den Engeln im Himmel ohne Zweifel große Freude war. »Ihr wart fröhlich, Töchter«, sagte der Mönch. »Ihr kennt, Vater, unserer lieben Alice fröhlichen Sinn«, erwiderte die älteste Schwester und ließ die Locken des lächelnden Mädchens durch ihre Finger gleiten. »Und es erweckt in uns so selige Lust, alles um uns her so schön und sonnig zu schauen, Vater«, fügte Alice errötend hinzu, denn der Einsiedler heftete finstere Blicke auf sie, antwortete auch nur durch eine feierliche Kopfneigung, und die Schwestern setzten schweigend ihre Beschäftigung fort. »Noch immer also«, hub der Mönch endlich zu der ältesten Schwester gewendet an, »noch immer also vergeudet ihr die kostbaren Stunden bei diesen kindischen Eitelkeiten. Ach, ach, dass die wenigen Bläschen auf dem Spiegel der Ewigkeit alles, was uns der Himmel von dem dunklen, tiefen Strome zu schauen vergönnt, so leichtfertig zerschlagen werden.« Vater, wendete das Mädchen ein, gleich allen Schwestern in ihrer Arbeit innehaltend, wir haben in der Frühmesse unsere Andacht verrichtet, unsere täglichen Almosen an der Hausschwelle ausgeteilt und die kranken Landleute besucht und verpflegt. Unser Tagewerk vor Mittag ist getan. Ich denke, unsere Beschäftigung verdient keinen Tadel. »Schau«, erwiderte der Mönch, ihr den Rahmen aus der Hand nehmend, »da laufen buntfarbige Fäden verworren durcheinander, ohne Absicht, ohne Zweck, es sei denn der, dass das nichtige Werk deiner Hände bestimmt ist, als ein eitler Schmuck der Hoffart deines schwachen, gebrechlichen Geschlechts zu frönen. Wie viele schöne Tage sind auf die nutzlose Arbeit verwendet, und sie ist noch nicht halb zu Ende gebracht. Der Schatten eines jeglichen entschwundenen Tages fällt auf unsere Gräber, und die Würmer jubeln, ihn zu sehen und zu wissen, dass wir gar bald hineinsinken und ihnen zum Raube werden. Töchter, gibt es denn keine bessere Weise, die flüchtigen Stunden hinzubringen?« Die vier älteren Schwestern schlugen wie beschämt die Augen nieder, Alice aber erhob die ihrigen und richtete sie sanft auf den heiligen Mann. »Unsere teure Mutter«, sagte sie, »der Himmel schenke ihrer Seele Ruhe.« »Amen«, fiel der Mönch mit feierlicher Stimme ein. »Unsere teure Mutter«, fuhr Alice stockend fort, »war noch am Leben, als wir diese mühsamen Arbeiten begannen, und hieß sie uns, wenn sie selbst nicht mehr sein werde, in unseren weislich und fröhlich zu verwendenden Mußestunden fortzusetzen. Sie sagte, wenn wir in unschuldiger Fröhlichkeit und bei jungfräulichen Beschäftigungen diese Stunden miteinander verlebten, so würden sie die glücklichsten und friedereichsten in unserem Leben sein. Und wenn wir in späterer Zeit in die Welt hinausgingen und ihre Sorgen und Mühen teilten, wenn wir durch ihre Versuchungen verlockt und durch ihren falschen Glanz geblendet, je der Liebe oder der Pflichten vergessen, die stets mit heiligen Banden die Kinder einer geliebten Mutter verbinden sollten, dann würde ein Blick auf die alte gemeinschaftliche Arbeit unserer Mädchenjahre gute Gedanken vergangener Tage in uns erwecken und unsere Herzen der Zärtlichkeit und Liebe wieder öffnen. »Alice redet die Wahrheit, Vater«, fiel die älteste Schwester mit einigem Stolze ein und setzte gleich den anderen ihre Arbeit wieder fort. Sie stickten eine jede eine Art Modelltuch nach einem und demselben verwickelten Muster. Der Mönch stützte schweigend das Kinn auf die Hand und seine Blicke schweiften von der einen zur anderen. »Wie viel besser wäre es«, sagte er endlich, »wenn ihr allen Gedanken und Ungewissheiten solcher Art zu entgehen suchtet und unter dem friedlichen Schirme der Kirche euer Leben dem Himmel weihetet. Die Kindheit und die Jugend, das männliche und das Greisenalter vergehen so schnell, als sie aufeinander folgen. Gedenkt, wie rasch der menschliche Staub dem Grabe entgegeneilt, richtet die Blicke unablässig nach diesem Endziele der Erdenpilgerschaft und entflieht der Gewitterwolke, die inmitten der Freuden dieser Welt aufsteigt und die Sinne der Knechte der irdischen Lust verwirrt. Nehmt den Schleier, Töchter, den Schleier!« »Nein, Schwestern, nimmermehr«, rief Alice aus. »Lasst uns des Himmels Licht und Luft und die grüne Erde und was Schönes auf ihr zu schauen ist und lebt und webt, nicht mit dem dumpfen Kloster oder der finstern Zelle vertauschen. Die Segnungen und Gaben der Natur sind die wahren Güter des Lebens und wir können ihre ohne Sünde miteinander genießen. Zu sterben ist unser bitteres Los, doch lasst uns dem Tode entgegengehen, während der fröhliche Lebensstrom uns umrauscht. Mögen warme Herzen an unserer Seite pochen, wenn unsere Erkalteten aufhören zu schlagen. Möge unser Scheideblick haften auf den Grenzen, die Gott seinem hellen, weiten Himmel gesetzt hat, und nicht auf steinernen Mauern und Eisengittern. O liebe Schwestern, wenn ihr auf mich hören mögt, lasst uns im Frieden dieses grünen Gartens leben und sterben, und das finstere, traurige Kloster meiden, und wir werden glücklich sein.« Aus ihren Augen perlten helle Tränen, als sie die glühende Anrede schloss, und sie verbarg ihr Antlitz am Busen einer der Schwestern. »Sei ohne Furcht, Alice«, sagte die Älteste und küßte ihr die schöne Stirn. »Der Schleier soll nie seinen Schatten auf dein junges Antlitz werfen. Was sagt ihr, Schwestern? Sprecht für euch selber und nicht für Alice oder mich.« Die Schwestern riefen aus einem Munde, sie würden eine jede das Schicksal aller teilen und es gäbe Wohnungen des Friedens und der Tugend auch außerhalb der Klostermauern. Die Älteste erhob sich darauf mit Würde und sprach: »Vater, ihr habt unseren Entschluss vernommen. Derselbe fromme Wille, der das Kloster der heiligen Jungfrau bereichert und uns als Waisen unter seinen ehrwürdigen Schutz gewiesen, hat zugleich gewollt, dass unseren Neigungen kein Zwang auferlegt werde, sondern dass wir nach unserer eigenen freien Wahl leben sollten. Wir bitten euch also, wolltet uns nicht mehr davon hören lassen. Schwestern, es ist sogleich Mittag, lasst uns bis zum Abend hineingehen.« Sie verneigte sich vor dem Mönche, ging Hand in Hand mit Alice dem Hause zu und die anderen Schwestern folgten. Der heilige Mann, der schon oft mit derselben Aufforderung in sie gedrungen war, aber noch nie eine so bestimmte Weigerung von ihnen vernommen hatte, ging ihnen, die Augen zur Erde niedergebeugt und die Lippen wie im Gebet bewegend, einige Schritte nach. Als sie die Tür erreicht hatten, rief er ihnen zu, noch zu verweilen. Er hob die rechte Hand empor, blickte bald Alice und bald die älteste Schwester zürnend an und sprach: Hört von mir, was die Erinnerungen sind, die ihr statt der Ewigkeit festhalten und durch eitlen Tand erwecken wollt, wenn sie durch des Himmels Gnade schlummern. Bittere Täuschungen, schwere Betrübnis und der Tod begleiten im späteren Leben das Gedächtnis irdischer Dinge. Die Zeit wird kommen, wo ein Blick auf euer nichtiges Spielwerk tiefe Wunden eurer Herzen wieder aufreißt, also dass ein Schwert durch eure Seele geht. Ist die Stunde da und merkt wohl, sie kommt, dann wendet euch von der Welt, an der eure Herzen hängen, zu der Friedensstätte, die ihr verschmäht. Die Klosterzelle ist mitnichten öder oder trauriger als die durch Schmerz und Grämen heimgesuchte Menschenbrust. Sucht sie auf und beweint in ihr die Träume eurer Jugend. Doch das alles ist des Himmels Wille, nicht der meinige, sagte er mit leiserer Stimme und nach den bebenden Mädchen sich umschauend. Die Jungfrau behüte euch und sei mit euch Töchter. Also redend enteilte er durch das Gartenpförtchen, und die Schwestern verschlossen ihr Haus und ließen sich an dem Tage nicht wieder sehen. Doch die Natur hört nicht auf zu lächeln, wenn Priester auch noch so finster blicken. Die Sonne schien hell am anderen Tage und am zweiten und dritten abermals, und die Schwestern fuhren fort im hellen Morgenglanze und beim sanften Abendscheine in ihrem stillen Gärtchen zu Lustwandeln zu arbeiten oder die Stunden durch munteres Gespräch zu kürzen. Die Zeit verging gleich einer Mär, die da erzählt ist, verging noch rascher als viele Geschichten, die erzählt sind oder werden und deren Zahl, wie ich fürchte, die meinige angehören mag. Das Haus der fünf Schwestern stand an seiner alten Stelle und dieselben Bäume warfen ihren erquickenden Schatten auf den Rasen. Auch die Schwestern weilten noch an ihrer alten Wohnstätte und waren noch immer holde Frauenbilder, doch aber war eine Veränderung eingetreten. Das Haus ertönte bisweilen vom Geklirr eiserner Rüstungen, die Strahlen des Mondes fielen auf Stahlhauben, ein atemloser Reiter sprengte vor die Tür und eine Mädchengestalt schwebte eilends hervor, begierig Kunde zu erfragen von dem Sendboten. Einst übernachtete eine stattliche Schar von Rittern und Edelfrauen innerhalb der Klostermauern und ritt am anderen Tage zwei der schönen Schwestern in ihrer Mitte davon. Die Reiter erschienen seltener und brachten, wenn sie kamen, böse Zeitung. Sie ließen sich endlich gar nicht mehr blicken, und wegmüde Landleute schlichen nach Sonnenuntergang durch das Pförtchen und richteten ihre Botschaft heimlich aus. Einst ward ein Dienstmann um Mitternacht in Hast nach dem Kloster entsendet, und als der Morgen kam, ertönten Wehklagen im Hause der Schwestern, in welchem darauf ein trauriges Schweigen zu herrschen begann und weder Ritter noch Knappen mehr gesehen wurde. Der Himmel war grau und düster, und die Sonne war zürnend untergegangen und hatte die schwarzen Wolken mit den letzten Spuren ihres Zorns gefärbt, als der Mönch auf eines Steinwurfs Weite vom Kloster mit gekreuzten Armen daherschritt. Die Bäume und Sträucher ließen die Blätter und Blüten hängen, und als der Wind endlich die unnatürliche Stille zu unterbrechen anfing, die während des ganzen Tages geherrscht hatte, seufzte er schwer von Zeit zu Zeit, gleichsam in Wehmut die Verwüstungen des kommenden Ungewitters vorausverkündend. Die Fledermaus schwebte traumhaft durch die schwüle Luft dahin, und die Erde ward lebendig von kriechendem Gewürm, das der Naturtrieb schon hervorrief, in der vorausgeahnten Feuchtigkeit zu schwelgen. Der Mönch richtete die Blicke jetzt aber nicht zu Boden, sondern ließ sie unruhig umherschweifen, bald hier, bald dorthin, wie wenn die Schrecken des heranziehenden Wetters, der Graus um ihn her, verwandten Anklang finden würde. Er war unweit des Hauses der Schwestern angelangt, stand still und trat abermals durch das Pförtchen in den Garten ein. Doch nicht mehr trafen die laute fröhlichen Gelächter sein Ohr, noch ruhten seine Blicke auf den lieblichen Gestalten der fünf Schwestern. Alles war stumm und öde und verlassen. Die Zweige der Bäume waren niedergebeugt oder zerbrochen und das Gras war lang und wild emporgeschossen. Seit vielen, vielen Tagen hatte kein leichter Fuß das Gärtchen betreten. Der Mönch ging mit lautlosem Tritte und achtlos, als wenn die vorgegangene Veränderung ihm längst wohl bekannt gewesen wäre, in das Haus und trat in ein niedriges, dunkles Zimmer ein, in welchem vier Schwestern beieinander saßen. Ihre schwarzen Gewänder ließen ihre bleichen Gesichter noch weißer erscheinen, in welche Zeit und Kummer die Spuren ihrer Verwüstungen tief eingegraben hatten. Die Schwestern waren noch immer hohe, stattliche Gestalten, doch die Blüte und der Stolz ihrer Jugendschöne waren nicht mehr zu schauen. Und Alice? Wo war Alice? Im Himmel. Der Mönch, sogar der Mönch, sah in diesem Falle ein wenig irdischen Schmerz langmütig nach. Denn die Schwestern hatten einander lange nicht gesehen und ihre gebleichten Wangen zeigten Furchen, wie die Jahre sie nimmermehr hätten ziehen können. Er ließ sich schweigend nieder und winkte ihnen, ihr Gespräch fortzusetzen. »Sie sind noch hier, Schwestern«, sagte die Älteste mit bebender Stimme. »Ich habe sie noch nicht wieder ansehen können, schäme mich aber jetzt meiner Schwachheit. Warum sollten wir die Erinnerungen an die teure Schwester fürchten? Uns die alten Zeiten vor die Seele zurückzurufen, muss uns auch heute noch eine wehmütige Freude sein.« Sie blickte den Mönch an, während sie sprach, öffnete einen Schrank und nahm die fünf Rahmen heraus. Die Stickereien waren längst vollendet gewesen. Der Schritt der Jungfrau war fest, allein ihre Hand zitterte, als sie den letzten Rahmen herausnahm, und als die Schwestern bei dem Anblick schmerzlich zu weinen begannen, brachen auch aus ihren Augen die zurückgepressten Tränen hervor, und sie schluchzte: »Der Friede Gottes sei mit ihr!« Der Mönch erhob sich und trat zu den Schwestern. Es war wohl das Letzte, was sie in gesunden Tagen angerührt hat, sagte er. »Ja, so ist es«, rief die älteste Schwester in Tränen aus. Der Mönch wendete sich zu der zweiten. »Der ritterliche Jüngling, der in deine Augen schaute, als wenn er in Liebe und Lust hätte vergehen wollen, als er dich mit diesem Tand beschäftigt sah, liegt begraben unter Rasen von Blut gerötet. Rostige Stücke seines einst hellglänzenden Waffenschmuckes liegen zerstreut umher und sind so wenig erkennbar als die seinigen, als es seine zu Staub zerfallenen Gebeine sind.« Das Mädchen rang ächzend die Hände. »Der Höfe List«, fuhr er zu zwei anderen Schwestern, »sich wendend fort, lockte euch aus eurer friedlichen Wohnung fort in den Taumel glänzender Feste und Lustbarkeiten. Dieselbe Täuscherei und der stolze Ehrgeiz übermütiger, hochfahrender Männer haben euch als verwitwete Jungfern verstoßen und entehrt hierher zurückgesendet. Rede ich die Wahrheit?« Das Schluchzen der beiden Schwestern war ihre einzige Antwort. »Wozu«, sagte der Mönch mit einem bedeutsamen Blicke, »wozu die Zeit mit eitlem Spielwerk vergeuden, das nur die bleichen Schattengestalten entschwundener Jugendhoffnungen heraufbeschwört? Vergrabt es tief und bemüht euch, es unter Büßung und Kasteiungen im Kloster zu vergessen.« Die Schwestern baten um 3 Tage Bedenkzeit, und es war ihnen, als wenn der Schleier in Wahrheit das passliche Leichentuch wäre für ihre abgestorbenen Freuden. Doch es kam der Morgen, und so verwildert das Gärtchen war, hatte es doch nicht aufgehört, dasselbe Gärtchen zu sein, und noch immer war darin der Rasensitz, auf welchem sie so oft beieinander gesessen, als Schmerz und Anderswerden nur Worte für sie waren, deren Bedeutung sie nicht kannten, und kein Pfad, keines der Plätzchen war verschwunden, die Alice zu Stätten heiterer Lust gemacht hatte, und im Münsterschiffe lag ein platter Stein, unter welchem die hohe Blume im Frieden schlummerte. Und wenn sie gedachten, wie in der Schwester das junge Herz bei dem Gedanken an Klostermauern gezagt hatte, konnten sie auf ihr Grab herniederblicken in Gewändern, deren Nähe die zu Staub zerfallende Gestalt darin kalt durchschauern mußte? Konnten sie sich niederbeugen im Gebet und, wenn der ganze Himmel sich ihnen zuneigte, sie zu hören, eines Engels Antlitz durch den düstern Schatten des Grabs verdunkeln? Nein! Sie sendeten Boten an Künstler, zu jenen Zeiten hoch berühmt, erwirkten der Kirche Erlaubnis zu ihrem frommen Vorhaben und ließen eine getreue Kopie ihrer Stickereirahmen in 5 großen Feldern nachbilden zu einer prachtvollen Fensterzier. Und wenn die Sonne schien, die sie so gern geschaut, dann glänzte voll die bunte Schilderei und der glanzvolle Schein warf den Namen Alice in glühenden Farben zurück auf die Fußplatten des Chors der Kirche. Gar manche Stunden gingen die Schwestern an jeglichem Tage in der Klosterkirche auf und ab und knieten nieder neben dem plattenbreiten Steine. Nach einer Reihe von Jahren sah man ihrer nur noch 3, dann nur noch 2 und endlich war nur noch eine einzige vom Alter gebeugte und endlich erschien auch sie nicht mehr und der Stein trug einfach 5 Taufnamen. Der Stein ist hinweggenommen und durch andere ersetzt und viele Geschlechter sind seit jener Zeit gekommen und wieder entschwunden. Die Zeit hat die Farben gebleicht, doch noch immer fällt derselbe Lichtstrom auf das vergessene Grab, von welchem keine Spur mehr übrig ist. Und bis auf diesen Tag wird den Fremden in der Kathedrale von York ein Fenster gezeigt und genannt die 5 Schwestern. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 6. September 2024.